Abschnitt 19 von Der rasende Reporter von Egon Erwin Kiesch. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Gelesen von Klaus Missfeld. Shipping Exchange. Was die Lehrer in der Schule uns erzählen, das glauben wir ja doch nicht. Sie verwechseln noch am Schlusse des Schuljahres die Schülernamen, die uns gleich nach Beginn des Semesters geläufig waren. Sie sehen nicht, wenn wir schwindeln, wenn wir einsagen oder abschreiben, sie können uns nicht imponieren. Was Wunder, dass wir ihnen von all dem nichts glauben, was sie vortragen. Die Gesetze vom Stoß elastischer Kugeln sind gewiss nur ausgedacht, weil es ohne dergleichen Dinge keinen Physikunterricht gäbe. Die Jahreszahlen von Goethes italienischen Reisen und die endlosen Reihen von Logarithmen sind von den Schulmeistern der Welt willkürlich festgelegt worden. Landkarten sind fantastische Spielereien eines Zeichners. Und es ist anzunehmen, dass in einem anderen Lehrbuch oder gar in einer anderen Auflage des gleichen Lehrbuches Amerika in Kreisform aufgezeichnet ist. Wozu müssten denn sonst alle Schüler die gleiche Auflage haben? Dieses Misstrauen hält nach. Und wir erstaunen maßlos, wenn wir, der Schule entwachsen, zufällig einmal die Ilias zur Hand nehmen und die Entdeckung machen, dass Homer nicht bloß Privatlektüre und ein Thema für Schularbeiten, sondern ein Dichter war. Als ich einmal in den zoologischen Garten kam, war ich vor dem Käfig der Ziehbeetkatzen viel verblüffter als mein Neffe. Selbstverständlich. Mein Neffe war noch nicht schulpflichtig. Ich aber bin wegen der Ziehbeetkatze in der Quinta durchgefallen. Wie oft hatte ich im nächsten Jahr mit Hass und Reue an die Ziehbeetkatzen gedacht. Ich wusste genau, dass sie auf Seite 65 des Naturgeschichtsbuches stehen. Ich kannte dann auch alle ihre besonderen Merkmale auswendig. Sehen Sie, hätten Sie das rechtzeitig gelernt, so hätten Sie ein Jahr erspart. Häufig genug bekam ich das vom Professor zu hören. Nie im Leben wäre ich jedoch auf den Gedanken gekommen, dass es leibhaftige Ziehbeetkatzen gäbe. Und nun stand ich da vor einem Gitter, hinter dem die Ziehbeetkatzen unbefangen und fröhlich spielten, als ob es niemals einen Quintaner gegeben hätte, der um ihretwillen durch das Examen gefallen wäre. Sie spielten arglos, als könnte nicht der Feind einen Revolver aus der Tasche ziehen und grausame Rache nehmen für das verlorene Jahr seines Lebens. Was holte ich hervor? Die besonderen Merkmale der Ziehbeetkatzen, die in einer Revolvertasche meines Gedächtnisses ruhten, legte sie gegen die Tiere an, erbarmungslos, drückte ab. Allein die Bestien spielten seelenruhig weiter. Ich konnte ihnen mit meiner Salve von besonderen Merkmalen nichts anhaben. Jedes Projektil prallte von der zugehörigen Stelle ab, die besonderen Merkmale stimmten. Da blieb mir nichts anderes übrig, als meinem Neffen die besonderen Merkmale der Ziehbeetkatzen zu erklären. Und alle Leute ringsumher waren bass erstaunt über meine zoologische Bildung. Am meisten wunderte ich mich selbst. So ist es mir oft ergangen. Angesichts der Akropolis fiel mir ein, es muss doch ein Altertum gegeben haben, so unwahrscheinlich es auch ist. Vor dem Manuskript des Candide in der Bibliothek National erfuhr ich, dass es Götter gab. Da sah ich die Handschrift Voltaires. Er hat wirklich geschrieben, er hat wirklich gelebt. Und jetzt habe ich gar die Geographie entdeckt. Ich bin in der Baltic Shipping Exchange, der Schifffahrtsbörse, die in einer Seitengasse der Londoner City steht. Von dieser Seitengasse aus wird der Handelsverkehr zwischen den Erdteilen und auf den Meeren geregelt. Und wenn das Börsengebäude eines Tages niederbrennen würde, so müsste der Schiffsverkehr von einem anderen Lokale aus reguliert werden. Doch wären die alten Börsenmitglieder in einem neuen Saale mit ihren geografischen Kenntnissen verloren. Im bisherigen Börsenhof ist nämlich die Geografie durch zwei Reihen schöner Marmorsäulen in drei Teile geschieden. Im linken Gang liegt Australien und der Far East, der ferne Osten, worunter man die Gebiete von China und Japan bis zu den Straits Settlements mit der Hauptstadt Singapur versteht. Der Mittelgang ist Amerika und der Osten, das heißt Indien, die Sunda-Inseln bis zum Suezkanal und Afrika. Im rechten Gang sind wir in Europa. Hier bin ich meinem alten Rechnungsunteroffizier Bär Vogelkopf aus Rzeszów zufällig begegnet. Noch immer trägt er seine von semmelblonden Locken umrahmte Glatze, doch heißt er Billy Birdshead und anstelle des Deutschen ist es jetzt das Englische, das er mit Rjajua-Akzent spricht. Und während er früher als Reisender in Schuhoberteilen die Strecke Brody-Tarnopol befuhr, ist er nun mit nicht minderem Eifer beschäftigt, den Schifffahrtsverkehr aus dem Schwarzen Meer in baltische Häfen zu dirigieren, ohne deshalb dem Atlantischen Ozean seine Fürsorge ganz zu versagen. Natürlich wird die Einteilung durch die Säulenmeridiane nicht immer streng eingehalten. Es ist die Welt großzügiger Menschen. Und als der livrierte Boy von der Rostra herab den Namen des Mr. Hilary in den Saal rief, der am Telefon gewünscht wurde, sah man Mr. Hilary aus der Gegend von Tokio längs der pazifischen Küste mitten durch San Francisco und Peru hart an Hamburg vorbei in die Telefonzelle eilen. Es kommt häufig vor, dass jemand, der gerade in Melbourne ein Geschäft abschließen, aber den Ohren der anderen Australien-Interessenten nicht ausgesetzt sein will, seinen Partner ein wenig nach Marseille hinüberzieht, um dort alles unbelauscht zu besprechen. Was besprochen wird? Das Frachtbedürfnis des Verschiffers und das Frachtangebot des Schiffsbesitzers wird ausgetauscht. Der Verschiffer, hier Charterer genannt, sucht zum Abholen oder Versenden seiner Waren die Dampfer eines Reeders, in England Owner, zu mieten. Wozu aber geht denn der Verschiffer auf die Börse? Warum schickt er nicht einfach dem Reeder eine Karte mit dem Auftrag, 600 Tonnen Salpeter aus Chile abzuholen und dem Käufer in Antwerpen abzuliefern? Das ginge ja alles sehr gut, wenn nicht die Hinreise nach Chile einige Pfund Sterling kosten würde, und auch die Rückreise stellt sich erheblich billiger, wenn der Reeder in jedem Hafen von Chile oder sonst wo auf der Reise noch andere Fracht aufnehmen kann. Wie aber soll der Verschiffer ahnen, welche Cargo-Dampfer sich gerade in der Gegend von Chile herumtreiben und ob sie Platz für seine 600 Tonnen Salpeter haben? Und wie kann ein Reeder, dessen Schiff zufällig in Chile 600 Tonnen Leinenwaren abgeliefert hat, davon Kenntnis haben, dass in Manchester ein Kaufmann wohnt, der glücklich wäre, wenn er in Chile jemanden wüsste, der ihm von dort 600 Tonnen Salpeter nach Europa brächte? Wenn das Wasser, um dessen Willen die zwei Königskinder des deutschen Volksliedes zusammen nicht kommen konnten, noch so groß wäre, so groß wie der Ozean, das Lied würde auf der Shipping Exchange fröhlicher schließen. Es käme ein Broker und brächte sie zusammen. Denn es ist der Beruf des Brokers, auf Deutsch Makler, der Deus ex machina zu sein. Der Broker dirigiert die Börse. Er hört mit bedenklichem Kopfschütteln den Wunsch eines Verschiffers an, der gern für seine Eisenladung aus Birmingham ein Schiff nach Indien haben möchte. Er hört es mit bedenklichem Kopfschütteln an, aber innerlich frohlockt er. Weiß er doch ganz genau, dass ihm ein doppeltes Geschäft winkt, denn der Reeder Lancewood hatte sich schon mit dem Gedanken abgefunden, seine Amikitia leer nach Indien zu senden, um die burmanische Reisernte abzuholen. Der Verschiffer glaubt vielleicht dem bedenklichen Kopfschütteln, wird dringlicher und bietet einen höheren Preis. Deshalb hat ja der Broker auch den Kopf geschüttelt. Manchmal aber ist der Verschiffer ein altes Mitglied der Schifffahrtsbörse und freut sich innerlich, wenn er den Broker scheinbar hilflos mit dem Kopf wackeln sieht. Dann sagt er, »Na, das macht nichts. Ich habe schon ohne dies ein anderes Tonnageangebot.« Da lächelt der Broker, ein Zeichen, das ihm gar nicht zum Lächeln zumute ist. Nicht alle irdische Macht hat der liebe Gott an den Broker abgetreten. Er hat sich sein Vetorecht auf der Schifffahrtsbörse gewahrt. Seine Stellungnahme nennt man Witterung, Schiffsunglück oder Zufall, und erst dank dieser Hürden gibt es hier das, was das Wesen der Börse ausmacht, die Spekulation. Zum Erfolg der Spekulation trägt es wesentlich bei, dass man verlässliche Berichte und gute Tipps aus dem himmlischen Rennstall besitzt. Zwar weiß man viel, doch möchte man alles wissen. Man weiß, dass die Sonne von Nordamerika von August bis November das Korn zur Reife bringt, während schon im Juli die russische und die zentraleuropäische Ernte beginnt. Man weiß auch, dass der indische Reis im Dezember eingebracht werden kann und dass das Zuckerrohr und die Getreidefelder von La Plata im April, im Mai und im Juni Früchte tragen. Womit man aber nicht kalkulieren kann, ist die Tatsache, dass ein Elementarereignis, ein unangesagter Hagel oder eine unbefugt herandringende Hitzewelle die schöne Tonnage vernichten kann, bevor sie den Ehrennamen der Tonnage verdient hat. Durch einen Seesturm oder einen Eisblock kann ein Cargo zu Wasser werden. Die grässlichste Katastrophe aber ist, wenn die Ernte in Europa so glänzend ausfällt, dass der Überseetransport von Getreide beinahe überflüssig wird. Hier setzen nun die Rennstallberichte ein, die Telegramme der meteorologischen Stationen, die Wetterberichte und die Prognosen, die Ernteaussichten und alle die anderen Dinge, die ununterbrochen von livrierten Boys an den windschiefen Boards, dem schwarzen Brett der Börse, affichiert werden. Über die technischen Gefahren liefert Lloyd's Register die Wahrscheinlichkeitsrechnung. Alle Schiffe samt Maschineneinrichtung sind geprüft und teils als Droschken erster Güte, teils als Droschken zweiter und dritter Güte klassifiziert worden. Niemand darf daher bei einem seine Ladung vernichtenden Schraubenbruch überrascht sein, wenn er ein Fahrzeug der Klasse 96A1 oder 96B geschartert hatte. Warum hat er gespart, statt das verlässliche Vehikel der Klasse 101A1 zu wählen? Nun kann er weinen. Vorausgesetzt, dass er nicht hinreichend bei Lloyd's versichert war. Dann allerdings ist die Assekuranzbank die Lloyd-Tragende. Und sie ist es, die den Unfall ins Book of Casualties eintragen lässt, das, ein überlebensgroßer Foliant, auf dem eichenen Lesepult liegt. Und wenn irgendwo im Atlantik ein Schiff untergeht, so besteigt wenige Stunden später ein Clark im schwarzen Talar die Kanzel und läutet Lutins Bell. Die rostige Schiffsglocke, die das einzige ist, was von der vor 100 Jahren in der Säudersee gesunkenen Fregatte Lutin geborgen wurde. Die ganze kostbare Ladung, ungeheure Goldbarren, war verloren und Lloyd's, bei der die Lutin versichert war, hatte alles zu bezahlen. Zur Erinnerung an dieses Unglück setzt man noch heute bei jeder Schiffskatastrophe die Glocke in Schwingung. Und 5 Minuten lang stockt der Betrieb. Alle Underwriters von Lloyd's und alle Beamten der Börse, alle Owners und Brokers und Charterers denken in frommer Pietät an den großen Material- und Geldschaden, den der mit 100 Menschen untergegangene Schoner der Börse verursacht. Ein Schiffbruch mit Mann und Maus und eine gute europäische Ernte sind beileibe noch nicht das ärgste Malheur, das einen Schiffsbörsianer heimsuchen kann. Viel schlimmer trifft es den Reeder, der gestern 5 Steamer nach Kanada dirigiert hat, wenn er eben aus einem Hafenbericht von New York erfährt, dass sich 6 Warendampfer seines Konkurrenten gleichfalls nordwärts bewegen. Er muss, wenn es noch geht, die Weisung ändern, sonst kommt er zu spät nach Kanada und findet morgen dort den Rivalen, den harmlos lächelnden Herrn, dem er jetzt ebenso harmlos die Hand schüttelt. Ja, ein Autotaxi riskiert weniger, wenn es um 23:45 Uhr nachts unbestellt vor die Philharmonie fährt, um eilige Konzertbesucher nach Hause zu bringen. Auf der Galerie werden an Müller, Fabrikanten und Kaufleute schon die Ladungen verkauft, deren Fracht vor 2 Minuten unten abgeschlossen wurde. Die Geheimnisse der Nebengeschäfte von Eignern, Versendern und Vermittlern, die oft an den gegenseitigen Firmen beteiligt sind, und die Geschichten über missglückte Spekulationen, vornehmlich des Time-Chartering, würden Bände füllen, so dick und so tragisch wie das Book of Casualties. Oben an der Stirnseite des Saales steht immer ein nacktes Mädchen von wundervollem Ebenmaß der Formen. Der Lärm brandet zu ihren Füßen und berührt die keusche Unschuld ihres Gesichtes nicht. Und auch die Members der Börse beachten sie niemals. Sie haben andere Sorgen, als eine Bronzefigur anzuschauen, die nicht verfrachtet werden soll. Ende von Abschnitt 19.